Es ist immer dasselbe. Dann nimmt man sich fest vor, diesen Kinofilm schaust du dir an. Garantiert. Also bei mir wäre das zum Beispiel der Haifisch trifft auf Bademoden-Thriller The Shallows. Und dann dreht man sich zweimal um und schwupp, schon ist die Woche wieder rum und man darf froh sein, wenn der Wunschfilm überhaupt noch irgendwo zu sehen ist. Erhöht wird die Chance durch den Eintritt in die Arthouse-Charts, denn ein Platz unter den Top 5 gilt da als sicherer Laufzeitenverlängerer. Hartwig Tegeler stellt die besten 5 vor. Keine Stars bei diesem Projekt. Wir wagen uns auf ein verdammt dünnes Seil. Sie wissen schon, irgend so ein unbekannter Bühnenschauspieler. Oder vielleicht nehmen wir einen Engländer, da gibt's ja einige. Mhm. Oder einen Franzosen oder noch schlimmer, eine Französin. Und ich dachte, du liebst mich ewig. Ich dämliche Kuh. Platz 5. Alles, was kommt. Von Mia Hansen-Löwe. Ich wäre gern dabei gewesen, als Michael Cimino im Juli dieses Jahres gestorben, damals Ende der 1970er Jahre, seinen Produzenten die Besetzung für die weibliche Hauptrolle zu seinem Western Heaven's Gate vorschlug. Ich wette, irgendeiner hat gebrüllt, Who the fuck is Isabel Huppert? Und 36 Jahre später strahlt die jetzt 63-jährige Isabelle Huppert auch in Alles, was kommt, immer noch diese Neugierde, Lebendigkeit, diese Schönheit aus, trotz Falten und all dem, wie damals in Heaven's Gate. Und dann immer noch dieses verschmitzte, mädchenhafte Lachen. Ohne Frage ist diese Schauspielerin Meisterin darin, komplexe Emotionen darzustellen. Ich bin total erledigt. Du auch? Nathalie, ich habe eine andere Frau kennengelernt. Was soll denn das? Und warum erzählst du mir das? Hättest du das nicht für dich behalten können? Philosophielehrerin wird nach 25 Jahren von ihrem Mann verlassen. Dann stirbt ihre Mutter, dann Neuanfang. Who the fuck is Isabel Huppert? Antwort: Isabelle, die Große. Platz 4. Mein ziemlich kleiner Freund von Laurent Tirard. Nach Birnenkuchen mit Lavendel ist die belgische Schauspielerin Virginie Efira nun auch in Mein ziemlich kleiner Freund, die schöne, erotische Frau in der schönen, luftigen französischen Sommerkomödie, in der Probleme der Realität hier die des kleinwüchsigen Geliebten in einer großwüchsigen Welt, ja, sie werden gezeigt, aber am Ende wegromantisiert. Kino als perfekte Traummaschine. Er war mein ganzes Leben hier und hat sich nie verändert, sagt der Großvater zur Enkelin. Platz 3, El Olivo, der Olivenbaum, von Issia Bolyain. Den hier sollen die Römer gepflanzt haben, heißt es. Die Römer? Ich weiß es nicht, aber der Baum ist mindestens 2000 Jahre alt. Dann die verheerende Finanzkrise. Die Söhne des alten Mannes verkaufen die alten Bäume. Der Liebling des Großvaters steht jetzt in der Lobby eines Düsseldorfer Energiekonzerns. Seine Enkelin Alma, 20, voller Kraft und Wut, will den Baum zurückholen, damit der geliebte Großvater ins Leben zurückkehren kann. Dein Großvater ist nicht mehr da, Alma. Was meinst du damit? Na, dass er trauert. Das ist alles. Isia Bolyain erzählt eine zeitgenössische Don Quixoterie, erzählt wie Miguel de Cervantes mit seinem Ritter von der traurigen Gestalt, vom aussichtslos erscheinenden Kampf gegen die Windmühlenflügel. Darin beweist sich Menschlichkeit. Platz 2. Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück von Matt Russ. Ein Reh läuft durch den Wald. Vorsichtig. Dann schießt der junge Mann aus dem Dickicht hervor und erlegt das Reh mit einem Messer. Die Initiation zum Mann. Und ein Kinobild, das an die Hirschjagd am Anfang von Michael Manns Der letzte Mohikaner erinnert, der Verfilmung des Klassikers von James Fenimore Cooper. Den Widerspruch zwischen dem Leben in der Zivilisation und dem in der Natur, den diskutierte schon im 18. Jahrhundert Cooper in seinen Lederstrumpferzählungen, wie auch Henry David Thoreau in Walden oder Leben in den Wäldern. Der von Viggo Mortensen in Captain Fantastic gespielte Aussteiger Ben, der mit seinen Kindern in den Bergen lebt, nun aber zurück muss in die Welt, ist also eine Figur mit tiefen Wurzeln in der amerikanischen Kultur und Mythologie und wird von Filmemacher Matt Ross nie lächerlich gemacht. Platz 1, Toni Erdmann von Maren Ade. Eine Szene, die mir einfach nicht aus dem Kopf geht bei Maren Ades Film, der sich seit Juli in den Charts hält. Karrierefrau Ines, weltreisende Unternehmensberaterin in Rumänien. Ihr alt-68er Vater, sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? Hat sie in Bukarest mit Scherzgebiss und geplatztes Sofakissenperücke systematisch aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch. Mal ins Kino gehen oder so. Naja, halt auch mal was machen, was Spaß macht. Schwören jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Dann der Empfang für die Firmenkollegen in der eigenen Wohnung. Dieses Scheißkleid will nicht passen. Der Ausraster von Ines, wunderbar gespielt von Sandra Hüller. Und dann empfängt sie die Kollegen nackt, die sich zögernd auch ausziehen, weil Nacktparty könnte ja unter dem Stichwort überraschende Herausforderung, sorry, Challenge, der Karriere förderlich sein. Unglaublich, diese Szene. Unglaublich, dieser Film.